Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer mit der Hoaxmistress Alexa. Hey ho. Und Alexander, dem Hoaxmaster. Ja, das wird die letzte Folge sein, bevor wir in eine kurze 14-tägliche Pause gehen müssen, weil ich mich wieder auf eine Dienstreise begeben muss, leider. Insofern haben wir versucht, euch in dieser Folge nochmal ein richtiges Highlight zu bieten. Das machen wir dann nachher alles in Details. Mhm. Was ich vielleicht kurz in der Einleitung noch machen wollte, ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich würde das Pamphlet, was ich von dieser Internetseite Countdown 2012 erhalten habe, nochmal detaillierter vorstellen. Ich würde das lieber anders machen und würde euch bitten, mal bei uns ins Forum zu gehen. Da habe ich im Bereich Skeptisches ein Thema eröffnet, das heißt Weltende 2012. Und dort habe ich also nicht nur diese PDF-Datei verlinkt, die ich bekommen habe, sondern inzwischen drei weitere lange E-Mails von diesem Verschwörungstheoretiker James Michael Sayer nennt er sich, und der schreibt mir jetzt also im Wochentakt oder im Tagestakt vielmehr so alle 2 bis 3 Tage irgendwelche E-Mails und will mich davon überzeugen, dass ich mir also seine Bücher beziehungsweise sein Hörbuch kaufen soll. Und das, wer also Englisch kann, sich das durchlesen möchte, ist äußerst interessant, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Gehalt hat, sondern es macht einfach nur Angst vor 2012. Und ja, also insofern ist aus diesem Projekt erstmal so ein kleines Hobby geworden, dass ich erstmal da alles poste, was mir so erzählt wird. Super. Ja. Alexa, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal die Story der Woche, bevor wir dann auf unser großes Hauptthema eingehen, denn wir waren mal wieder unterwegs. Und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür, um das ausführlich zu beschreiben. Genau. Alles klar, machen wir erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. Die Story der Woche dreht sich diesmal um einen Mann, der sich selber in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen wollte. Er taucht dort freiwillig auf und gibt an, dass er Stimmen hören würde, Musik oder auch alle anderen Arten von merkwürdigen Geräuschen. Eine intensive Untersuchung des Mannes allerdings zeigt keinen Befund in dieser Richtung. Der Mann scheint völlig normal zu sein und hat auch keine geistigen Ausfälle. Und deswegen wird er nach einiger Zeit wieder nach Hause geschickt und nicht eingewiesen. Nach einer Woche meldet er sich wieder und sagt, das Leben sei nicht mehr auszuhalten für ihn. Er könne weder arbeiten noch schlafen, sondern würde ununterbrochen einfach nur Stimmen, Musik und andere Dinge hören. Und das sei eine solche Belastung, dass er nicht mehr leben könne. Diesmal wird er tatsächlich stationär aufgenommen und noch intensiver untersucht. Allerdings können die Ärzte nichts feststellen, was auf eine psychiatrische Störung hindeuten würde. Zuletzt fragt ihn der Arzt ganz einfach, was er denn zurzeit genau hören würde an Stimmen. Der Patient beschreibt es auch relativ detailgetreu und der Arzt stellt mit großer Verblüffung fest, dass das genau das Gleiche ist, was derzeit im Hintergrund im Radio hört. Der ganzen Geschichte wird also nachgegangen und als Ursache wird festgestellt, dass eine Blombe im Zahn dieses scheinbaren Patienten einen Gleichrichtungseffekt hervorgerufen hat, der den Mann einfach in die Lage versetzte, Rundfunkwellen direkt über den Zahnnerv zu empfangen. Das haben wir ja schon mal durchaus heftiger gehört, ne? Genau. Na gut, dann werden wir am Ende erstmal aufklären, ob das jetzt wirklich stimmt, ob man also mit seinen Zähnen Radio hören kann. Habe ich auch schon öfter gehört, auf jeden Fall, ja. Und kommen jetzt erstmal ja zum Thema der Woche, was aber gleichzeitig Hoaxilla on Tour ist, denn wir waren unterwegs. Insofern kommt heute mal, weil der neuer ist, zunächst mal der Trailer für Hoaxilla on Tour. Und dahinter verbirgt sich dann aber auch schon das Thema unserer Sendung. Und wir hoffen, dass euch das Thema interessiert und gefallen wird. Hoaxilla on Tour. Um uns herum gehen Dinge vor, von denen wir keine Ahnung haben. Doch er will es wissen. Mascarenhas, DDC Denver. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen die Deutschen den Mond besetzen. Gibt es keine Konflikte mit den Vereinigten Staaten? Mit dem? Wie war das? Was will Deutschland machen? Er stellt die richtigen Fragen. Ich habe gehört, dass Ihnen der Mond gehört. Wieso wollen Sie das wissen? Halten wir ein Mikrofon unter die Nase? Er trifft die richtigen Leute. Herr Westerwelle, Sie haben mich für eine Mondschein-Friseuse eingestellt. Ja, jetzt kann ich das mal sagen? Ja, vielen Dank, Dankeschön. Und er bekommt Antworten, die unser Weltbild erschüttern. Wenn also hier ein energetisches Netzgitter aufgebaut ist mit Plutonium, alle Leute verschickt sind, die Chemtrails dazwischen auch wieder mit Plutonium und mit Mikrochips abgeführt sind, dann drehen die einen Schalter und dann werden wir umgepolt. Wir können uns da nicht mal mehr dagegen wehren. Fassungslos. Ja. Wo ist denn Herr Hitler? Ist er in der Schwabenland? Das ist geheim. Die Mondverschwörung im Kino. Ja, was ihr da gehört habt, war schon der Trailer zu dem Film Die Mondverschwörung, den wir uns jetzt am Freitag angeschaut haben. Vorab können wir sagen, geht unbedingt in diesen Film rein. Es lohnt sich wirklich. Ein sehr, sehr guter Film. Ihr habt schon gehört, es ist ein Dokumentarfilm. Wir werden jetzt ein wenig über den Film zunächst erzählen. Wir werden nicht spoilern. Also ein Dokumentarfilm, da kann man ja auch schlecht irgendwas verraraten, sonderlich. Es hat eine Dokumentation. Ich sage nur so viel vorab. Ich dachte wirklich, ich hätte schon alles gehört. Genau. Das war nicht so. Es gibt noch viel mehr. Mhm. Und wir werden dann, nachdem wir euch den Film kurz vorgestellt haben, noch was Besonderes zugute führen können. Denn wir hatten Gelegenheit, nach der Premiere in Münster mit dem Regisseur, mit Herrn Thomas Frickel, ein Interview zu machen. Und das wird sich dann noch mit anschließen. Insofern haben wir diesmal kein richtiges Thema der Woche, sondern ein sehr ausgeprägtes Huxilla on Tour, was aber, glaube ich, auch durchaus interessant für euch sein dürfte. Ja, Alexa, was sagen wir denn über den Film Die Mondverschwörung? Also es lohnt sich definitiv, sich diesen Film anzusehen. So viel hatten wir schon angedeutet. Er fasst auf wunderbare Art und Weise zusammen, dass wir von einer Szene umgeben sind. Sie ist sozusagen mitten unter uns und diese Szene. Das sind also Leute, die da beleuchtet werden, die auf den ersten Blick irgendwie relativ normal wirken. Aber wenn man sie dann mal erzählen lässt, so von ihren alltäglichen Dingen, die sie so glauben, dann wird es also von Minute zu Minute immer abstruser. Das ist wirklich interessant. Genau, also die Prämisse des Films ist letztendlich die, dass ein amerikanischer Fernsehjournalist durch Deutschland reist und herausfinden möchte, warum die Deutschen dem Mond so affin zugetan sind. Und das beginnt, ihr könnt euch das sicherlich denken, mit so Esoterikern, die dann Mondwässerchen vertreiben und andere Dinge, und steigert sich dann immer weiter. Das ist die Grundprämisse des Films. Der Film ist, das kommt relativ deutlich durch, eine indirekte Fortsetzung des Films Deckname Dennis, den Herr Frickel 95/96 gemacht hat. Für all diejenigen, die sich für diesen Film interessieren, wir würden das auch dringend empfehlen, sich diesen Film auch mal anzuschauen. Den kann man bei onlinefilm.org, das werden wir im Forum auch verlinken, für, ich glaube, 8 Euro, also für den Preis einer Kinokarte, kann man sich den dort kaufen und dann legal runterladen. Den hat man dann als DivX-Datei, die einem gehört. Man hat halt nur keine CD. Würde ich euch dringend empfehlen, Deckname Dennis, unbedingt. Ja. Und ich denke auch mal, für all diejenigen, die Mondverschwörung läuft natürlich nicht mit so viel Kopien in Kinos. Wir werden das mal im Auge behalten, sobald er bei onlinefilm.org steht. Und man sollte auf jeden Fall, ich meine, die Internetseite ist einfach mondverschwörung-in-einem-wort.de. Dort kann man wunderbar nachgucken, welche Premieren an welchen Orten noch kommen. Und es lohnt sich absolut, dorthin zu gehen, weil man vielmals die Gelegenheit hat, auch nach dem Film mit dem Regisseur eben zu diskutieren über den Film. Genau. Lohnt sich in jedem Fall. Genau. Und wie gesagt, wer jetzt nicht ins Kino schafft, kann sich dann unter Umständen den Film demnächst dann auch zum digitalen Download organisieren. Ja. Also man kann schon wirklich sagen, das ist ein volkskundlicher Film im Prinzip. Hat natürlich mit Dennis Mascarenhas ja so eine Figur, die ein bisschen ja als Sympathieträger auch daherkommt, aber das ist vor allen Dingen eine Figur, die sich sehr stark selber zurücknimmt und wirklich die Leute, die Interviewpartner zu Wort kommen lässt. Das heißt, der Film zeigt auf, dokumentiert, aber wertet nicht. Genau, das ist das ganz Spannende an dem Film. Das, also vielleicht nehmen wir mal so ein bisschen das vorweg, was uns auch sehr überrascht hat und wo wir auch nochmal sagen, darauf muss man, glaube ich, mal hinweisen, nämlich, dass die Esoterik-Szene, also die Szene der Esos, so an einer Seite, nämlich an der rechten Seite, ja, fast schon unterwandert, muss man sagen, wird. Es ist also so, dass so antisemitisches, rechtsradikales Gedankengut so langsam in der Esoterik-Szene Einzug nimmt. Und das hat uns doch ziemlich überrascht. Das hat uns sehr überrascht, obwohl wir ja selber schon mal eine Folge zu Hitler und Neuschwabenland gemacht haben. Aber trotzdem war mir das wirklich in der Dichte noch nicht geläufig. Das ist wirklich überraschend. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Besonderheit dieses Films ausmacht. Und was auch zeigt, dass so Esoterik, Geschwurbel vielleicht doch nicht so ganz ungefährlich ist, wie man es immer glaubt. Also wir haben uns den Film angeschaut, waren dann relativ überrascht, wie stark ja das Anti-Jüdische auch in dieser Szene vertreten ist. Also irgendwelche Frauen, die Mondmeditationen oder solche Dinge machen, haben dann plötzlich ganz klar antisemitische Vorstellungen. Es gibt einen, der erklärterweise auch schon an Verfolgungswahn leidet, also schon ja gerichtlich als paranoid festgestellt worden ist, der sagt, es gibt gar keine deutschen Politiker mehr, das ist alles die jüdische Weltverschwörung. Und das kriegt so ein ganz neues Geschmäckle, so diese ganze Esoterik-Schiene vor diesem Hintergrund. Und das Spannende an dem Film ist, deswegen wir verraten nicht sonderlich viel, ist eben der Umstand, wie diese Leute anti-amerikanische, steckt damit drin, und anti-jüdische Propaganda einen Amerikaner erzählen. Das ist wirklich erstaunlich. Also man sitzt gemütlich beim Kaffee auf dem Sofa und erzählt einem Amerikaner, dass die Amerikaner eigentlich am Unglück schuld sind und am liebsten alle Europäer ausrotten wollen würden. Das war schon ganz spannend. Ja, wir hatten eben die Gelegenheit, bei der Premiere auf Herrn Frickel zu treffen. Er hat sich nach dem Film, würde ich mal sagen, also um 10:30 ging der Film los, ging so ungefähr bis 12. Zunächst mal, glaube ich, eine Stunde Zeit genommen, mit dem Publikum zu diskutieren. Ja, also das ist eine Sache, die man, hatte ich ja eben schon erwähnt, die sollte man wirklich, wenn es irgendwie geht, versuchen wahrzunehmen, nämlich diese Diskussion. Und es lohnt sich auch mal, vielleicht sogar, wenn man die Möglichkeit hat, während des Films ein bisschen die Reaktion des Publikums zu beobachten. Da war der Schrecken doch teilweise sehr groß. Und das war wirklich höchst interessant zu beobachten, wie die Leute eben, viele sind ja vielleicht auch da zum ersten Mal in der Form mit dieser Szene konfrontiert worden, wie die eben darauf reagiert haben. Und was ich ganz erstaunlich fand in dieser Diskussion, also er hat sich sehr lange dem Gespräch gestellt, das war sicherlich eine Stunde, diese Diskussion mit dem Publikum, dieser Ansatz des Dokumentarfilmers, der natürlich so ein bisschen dem, was Alexa und ich hier auch machen, widerspricht. Wir versuchen ja aktiv zu sein, aufzuklären, auch vielleicht Leute zu überzeugen. Und das versteht Herr Frickel für sich gar nicht als Aufgabe. Das ist das, was ich vorhin mit diesem ethnologischen Ansatz meinte. Also es ist wirklich eine dokumentarische Absicht, ohne irgendwie ja ein übermäßiges Sendungsbewusstsein jetzt erstmal vor sich herzutragen, sondern er will einfach darstellen. Und das Erstaunliche ist, allein diese Darstellung reicht im Prinzip, dass wenn ein kritischer, aufgeklärter Mensch sich das anschaut, dass das eben auch wirklich einen Denkprozess in Gang setzen kann. Genau. Also eine hochspannende Diskussion. Er hat am Anfang dann so ein kleines Gewinnspiel gemacht und ich kann euch an dieser Stelle sagen, dass ich inzwischen stolzer Besitzer eines Hektar Landes auf dem Mond bin. Ja, also deshalb, also wir werden dann sicherlich auch in nächster Zeit, wenn das irgendwie möglich ist, dorthin ziehen und dann eben den Podcast von dort aus aufnehmen. Also könnte es sein, dass das alles sich jetzt ein bisschen, daher auch deine Dienstreise, ne? Ja, übrigens. Genau. Ich muss mal mit dem Space Shuttle nochmal kurz nach oben fliegen, mit dem letzten Flug. Und eine Flasche Wasser von der Mondquelle haben wir also auch noch gewonnen. Das war also auch noch ganz interessant. Also er hat so ein paar Devotionalien, die er während der Reise mit dem Film bekommen hat, auch dort verlost. Das war also ganz amüsant. Und das Publikum war natürlich skeptisch, kritisch eingestellt, das muss man schon sagen, auch im Kino, aber wie du schon richtig sagtest, sehr überrascht. Herr Frickler hat dann hinterher, das haben wir im Interview nicht mehr drin, nochmal erwähnt, er war vor Münster, einige Tage vorher in Köln bei der Premiere, wo ja auch ein paar Leute der GWOP mit dabei waren. Und da war er sehr überrascht, da waren in Köln offensichtlich so ein, zwei Leute, die ja zu gewissen esoterischen Dingen eher zugeneigt waren. Und er hat uns dann gesagt, dass er sehr überrascht von den GWOP-Mitgliedern gewesen ist, die da argumentativ sofort die Gegenargumente dabei hatte. Also das zeigt auch mal, wie wichtig es ist, zu solchen Anlässen auch mal hinzugehen und sich dann auch einer Diskussion zu stellen. Das fand er also sehr, sehr interessant und faszinierend. Was wir an dieser Stelle noch tun sollten, ist unbedingt dem Cinema Kurbelkiste in Münster zu danken, die das also erstmal möglich gemacht haben, und dort fand die Premiere statt und dort läuft der Film auch. Also ich weiß nicht, wer uns aus Münster direkt hört, unbedingt hingehen. Ich glaube, der läuft nur eine Woche nämlich oder so. Ja, oder so. Ja, also da muss man sich sputen, und es war absolut nett, dort nach dem Film zu diskutieren und auch mit dem Herrn Frickel zu sprechen, und vielen Dank an dieser Stelle. Genau, und die haben uns ja auch noch Fotos zur Verfügung gestellt, das, die haben wir fotografiert und haben dann einige Fotos, die wir zum Glück dann im Forum und auch auf Facebook hochladen können. Also auch da nochmal vielen Dank für. Und das Cinema in Münster, eins der ganz wenigen kleinen Programmkinos, die noch existieren. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Münster, sondern für alle Städte. Diese kleinen Programmkinos gehören absolut unterstützenswert. Unterstützt. Also insofern, wenn ihr ein Programmkino mal habt, geht da mal rein. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt so sehr ausführlich erstmal unsere Eindrücke von der Premiere geschildert, können also nur sagen, Mondverschwörung ein unbedingtes Muss. Ja. Wer es nicht ins Kino schafft, da werden wir dafür sorgen, dass wir euch darüber informieren, sobald der Film zum Download bereitsteht. Mhm. Und ich finde 8 € oder 8,50 € für einen Film, und wenn man ihn sich kaufen kann, auch ein sehr legitimer Preis. Und dann würde ich sagen, Alexa, gehen wir jetzt erstmal zum Interview mit Herrn Frickel über und spielen das mal ein, was wir an dem Abend machen durften. Falls Sie es hören, Herr Frickel, vielen Dank nochmal, dass Sie uns da zur Rede gestanden haben und zur Antwort gestanden haben. Und wir können dann vielleicht nochmal ganz kurz nach dem Interview schildern, wie dann der Abend ausgeklungen ist. Machen wir dann jetzt also erstmal das Interview mit Herrn Frickel. Ja, wir haben jetzt gerade den Film Die Mondverschwörung geschaut, werden es ja in der Sendung noch ausweiten, haben jetzt Herrn Frickel bei uns sitzen, den Regisseur des Films, der dankenswerterweise sich für ein kurzes Interview bereit erklärt hat. Herr Frickel, vielleicht stellen Sie sich kurz unseren Hörern einmal vor und vielleicht schildern Sie auch mal, wie Sie zum Dokumentarfilmer geworden sind. Ja, das Filmen, das hat mich nicht mehr losgelassen, seit ich im Alter von 14 Jahren, damals noch mit Super 8 und mit Freunden zusammen, erste Filme realisiert habe. Das waren damals so fiktionale Geschichten, Persiflagen auf gängige Genres, die wir dann jeweils auch mit Super 8 Projektoren im Publikum zur Aufführung gebracht haben. Mhm. Dokumentarfilm kam dann einige Jahre später im Zusammenhang mit der Bürgerbewegung gegen die Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Da sind 3 Kurzfilme entstanden, die von der Bürgerinitiative sozusagen als ihre Filme akzeptiert wurden und auch eingesetzt wurden in dieser doch ziemlich langwierigen Auseinandersetzung, die auch immer weitere Kreise gezogen hat. Dann gab es einen Kinofilm und von da an bin ich wohl bei diesem Genre hängen geblieben. Gibt es ja, was die Mondverschwörung angeht, einen Zusammenhang im Material vielleicht zu Deckname Dennis. Ist es tatsächlich so, dass es vielleicht so eine Art Fortsetzung ist? Oder sind Sie vielleicht durch Deckname Dennis auf die Idee gekommen zu diesem Film? Ja, durchaus. Also das ist auch ganz gezielt als eine Fortsetzung gedacht und gemacht. Der Film Deckname Dennis ist 1995 entstanden, 60 Jahre nach Kriegsende, unter dem Aspekt, dass wir da mal nachforschen wollten, wie die Deutschen so drauf sind mit diesem Abstand, nein, 50 Jahre, Entschuldigung, 50 Jahre nach Kriegsende, wie die Deutschen so drauf sind und ob man mit ihnen, und das war die satirische Fragestellung dabei, in der Weltpolitik was anfangen kann. Und das Ergebnis dieses Films war ähnlich deprimierend wie das jetzige Ergebnis. Damals hat allerdings noch ein inzwischen verstorbener Kabarettist aus Frankfurt, der Matthias Belz, da mitgewirkt, und ich habe versucht, also jetzt mit den Off-Kommentaren, die Dennis spricht, auch die Diktion nochmal aufzunehmen, und es ist so eine reflektorische Ebene, die mehr mit der Befindlichkeit des amerikanischen Journalisten von Dennis Mascarenhas, der da durch die Szenen und durch den Film führt, zu tun hat, und nicht kommentiert, im Allgemeinen nicht kommentiert, was die Leute sagen, das steht dann für sich. Und ja, ich denke, da kann es auch stehen bleiben, weil der Film möchte, dass das Publikum eine eigene Haltung dazu entwickelt. Und auch da sind sich die beiden Filme ähnlich. Auch bei dem Vorgängerfilm, der eben schon mehr als 10 Jahre zurückliegt, war es ja auch dieses Prinzip, dass man Menschen einfach erzählen lässt, ihre Position darstellen lässt und jeder hat die Möglichkeit, sich selbst darzustellen oder sich selbst bloßzustellen. Je nachdem. Da schiebe ich mal kurz ein. Planen Sie unter Umständen einen weiteren Film mit Dennis? Also vielleicht noch nicht konkret, aber so gedanklich, dass Sie sagen, das könnte ich mir nochmal vorstellen, da einen Film zu machen? Das ist geheim. Schade, ich dachte, ich könnte was entlocken. Gut. Sie wollen ja mit Ihrer Arbeit weder anprangern noch enthüllen, sondern eher ja betrachten, ohne Einfluss zu nehmen. So haben Sie Ihren Film ja auch konzipiert. Und die Frage, die Sie anschließt, wenn Sie sich zurückhalten können, haben Sie Leute im Team gehabt, die hinterher vielleicht gesagt haben, ein Tonmann oder so, Mensch, da hätte man eigentlich mal reagieren müssen oder konnten sich da alle zurückhalten und nicht auf die Leute losgehen und Kritik äußern, über das, was gesagt wird? Das ist ja eine Methode, die zu nichts führt. Also erstmal kann man diese Leute, die in dieser Parallelwelt leben, da sicher nicht vor laufender Kamera rausholen. Und was soll so eine Diskussion dann bringen? Also das Interessante und das Erkenntnisinteresse ist ja, diese Menschen einfach mal reden zu lassen und sich dieses Weltbild vorstellen zu lassen. Und man würde ein anderes Ergebnis bekommen, wenn man dann versucht, eine Diskussion anzufangen. Ja, weil sie dann gleich so in eine, also es schafft sofort eine Distanz, die wir eigentlich gar nicht brauchen können. Und Dennis, also der Reporter, der diese Gespräche führt, ist ja auch kein Mensch, der jetzt versucht, die Leute in die Enge zu treiben oder ihnen Fallen zu stellen, sondern er setzt sich hin und hört ihnen zu. Und wenn es sein muss, hört er ihnen noch 3 Stunden lang zu. Wie wichtig war das für den Film, dass Sie da so eine Art Sympathieträger mit Dennis Mascarenhas hatten? Oder war er sozusagen der Schlüssel zu dieser Szene, die vielleicht sonst nicht so zugänglich gewesen wäre? Also das würde ich absolut sagen, dass er eine ganz wichtige Rolle spielt. Also zum einen als Amerikaner, der ja aus einem Land kommt, ich habe mal gesagt, wo alle möglichen Merkwürdigkeiten von uns sozusagen zur Folklore gerechnet werden und wo man ja weiß, dass auch die Toleranz gegenüber diesen Dingen sehr viel weiter ist als hier und dass es sehr viel weiter akzeptiert ist auch in der Gesellschaft, wenn da irgendwelche Merkwürdigkeiten vertreten werden. Das hat sicher dazu beigetragen, dass die Leute da durchaus auskunftsbereit waren und es gibt auch ein Interesse in den USA an solchen Erscheinungsformen und auch an Erscheinungsformen in Deutschland. Ne? Mhm. Und für mich war jetzt wieder interessant, dass ein Amerikaner gerade aus diesem Land, was so viele merkwürdige Dinge produziert, hierher kommt und uns den Spiegel vorhält und zeigt, dass wir da in vielem gar nicht so bedeutend besser sind. Ja, es ist in dem Film ja sehr deutlich geworden, dass in dieser Verpackung der Esoterik auch ganz oft so rechtsextremes Gedankengut enthalten ist. Was würden Sie aus Ihrer Warte empfehlen, wenn man im Alltag darauf trifft? Sie haben jetzt ja viele Begegnungen dieser Art gehabt. Sie haben schon gesagt, es gab viel mehr, also hier in der Diskussion im Kino haben Sie das gesagt, nicht im Interview, viel mehr Begegnungen, die es nicht alle in den Filmen geschafft haben. Was würden Sie sagen, was würden Sie Skeptikern empfehlen, wie sie im Alltag auf Menschen reagieren, die vielleicht nicht nur das Esoterische, was man vielleicht noch so ein bisschen wegzwinkern kann, sagen, sondern also dieses Rechtsextreme, das Antijüdische trifft. Was wäre Ihre Empfehlung ganz persönlich, die Sie aussprechen würden? Ja, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil ich glaube, in diesen Situationen, es kommt jetzt immer darauf an, ob das eine Situation ist, von der man annehmen kann, dass da andere Menschen beeinflusst werden, dann müsste man sich unter Umständen da positionieren. Ich halte es für relativ chancenlos, diese Leute von ihren Ideen abzubringen. Das ist auch mit der Grund, weshalb ich denke, auch so eine Diskussion in der Interviewsituation ist absolut sinnlos, weil die sind natürlich so fest in ihren Welten da verankert, dass es sehr schwer ist, da wieder rauszukommen. Das ist auch gewissermaßen ein Sektenphänomen. Mhm. Ja. Wenn sie jetzt was gefunden haben, was sie als richtig erkannt zu haben glauben und was ihnen eine Sicherheit gibt in der Beurteilung der Welt, die sie vielleicht vorher nicht hatten, dann werden sie sich das ja nicht abkaufen lassen von niemandem. Und Deshalb glaube ich, dass solche Diskussionen auch vergebens sind, aber man müsste natürlich schauen, dass das nicht noch weitere Kreise zieht. Man müsste also die therapeutischen Maßnahmen dort ansetzen, wo Leute möglicherweise affin sind für sowas und dort Aufklärungsarbeit betreiben. Wobei ja der Film selber als Werk ja eigentlich schon Aufklärungsarbeit betreibt. Ich denke, der wird vielen Leuten, wenn sie ihn denn sehen, doch auch die Augen öffnen, dass also das bisschen Mondwässerchen vielleicht nicht so schlimm ist, aber dass das, Sie haben es vorhin auch gesagt, alles mit allem zusammenhängt und man irgendwann über 5, 6 Schritte ja dann zu diesem gefährlichen Gedanken kommt. Und dann haben sie ja mit ihrem Film sozusagen schon ein Stück weit Aufklärungsarbeit geleistet. Also ja, ich möchte gerne Dinge zeigen, die parallel zu unserer als normal wahrgenommenen Welt existieren, ohne dass man das im Alltag wahrnimmt. Ja, und dass es doch relativ viele Leute gibt, die solchen Dingen anhängen. Und das mag auf den ersten Blick absurd erscheinen. Und auf den zweiten und dritten Blick ist es dann möglicherweise auch bedenklich. Ich will jetzt nicht unbedingt nochmal immer das Wort rechtsextrem strapazieren, ja, aber vieles ist eben wegen so einer elitären Haltung, die manchen esoterischen Ideen innewohnt, einfach schwer vereinbar mit einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Ne? Und da sollte man dann auch genauer hingucken. Wie haben Sie bisher bei den bisherigen Premieren die Diskussion mit dem Publikum erlebt? Gab es also Situationen, wo Sie gedacht haben, oh, jetzt hat sich doch jemand mal hierher verirrt sozusagen, der diesen oder einer der Verschwörungstheorien anhängt und der sich da ja vielleicht auf den Schlips getreten fühlt? Das kommt bisweilen vor, aber es ist nicht sehr häufig. Also der Film wird ja nun auch angekündigt als eine komprimierte Zusammenstellung von Absurditäten und im Trailer sagen wir, es ist der verrückteste Dokumentarfilm seit langem. Ich weiß nicht genau, ob sich Esoteriker einen Gefallen tun, wenn sie sich diesen Film anschauen, aber sollen sie ruhig machen. Ich weiche auch solchen Diskussionen nicht aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ja vieles über selektive Wahrnehmung funktioniert, dass nicht Leute, die auf so einem Dampfer sind, das auch affirmativ sehen können. Ne? Aber ich glaube, in dieser Komprimiertheit stellt man schon fest, dass das alles doch in eine sehr eigenartige Richtung gehen kann. Ja? Und wenn man da an irgendeiner Stelle den Punkt findet, wo man sich distanziert, dann ist das, glaube ich, das Beste, was so ein Film erreichen kann. Also wir hatten früher so den Impetus bei den bürgerbewegten Filmen, dass das sich unmittelbar in eine Handlungskonsequenz ummünzen muss, wenn jemand einen Film gesehen hat und das Licht geht an und die Leute springen wie elektrisiert aus dem Kinosessel auf und sagen, wo ist die nächste Demonstration? Heute funktioniert das, glaube ich, anders und wenn man so eine Langzeitwirkung erzielen kann, dass Leute darüber nachdenken und dass sie darüber reden auch mit anderen und sagen, stell dir mal vor, was es da alles gibt, das könnte in der Tat so eine Diskussion beeinflussen. Dazu müssten allerdings auch noch ein paar Leute da reingehen. Ne? Im Moment ist es so, dass Filme über Esoterik, wie zum Beispiel What the Bleep Do We Know, halt ein sehr viel größeres Publikum erreichen als so eine Geschichte. Das ist leider so. Wir werden ja unser Möglichstes tun, nochmal alle unsere Hörer zu motivieren, in den Film zu gehen. Sie haben aber noch einen ganz schönen Marathon, glaube ich, jetzt vor sich, was an Terminen angeht. Sie kommen jetzt gerade aus Bielefeld. Wir sitzen hier kurz 1:45 Uhr nachts mal für die Hörer, machen das Interview. Das geht bei Ihnen jetzt noch ein bisschen weiter, dass Sie ein bisschen auf Promotion sind, ne? Naja, also ich denke, Dokumentarfilm, das ist aber jetzt wirklich eine allgemeine Feststellung, jetzt nicht nur auf diesen Film bezogen. Dokumentarfilm hat es erstens mal schwerer im Kino und er muss mehr machen, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Gerade so ein Film, der ein relativ bescheidenes Werbebudget hat, der nicht so groß einsteigen kann wie jeder x-beliebige Film, der jede Woche startet im Kino. Da gehört es einfach dazu, dass man sich selbst als derjenige, der den Film gemacht hat, mit anbietet, dass man solche Diskussionen führt mit dem Publikum. Übrigens, wenn Sie fragen, wie die Reaktionen waren. Ich habe kaum eine Diskussion gehabt, die weniger als eine Stunde gedauert hat, weil es gibt doch eine ganze Reihe von Fragen und immer eigentlich ein interessiertes Publikum, was mir auch zeigt, dass die Leute schon was anfangen können mit so einem Film. Und Es kommt auch häufig die Bemerkung, dass die Leute das zwar teilweise ganz witzig finden, dass sie aber auch dann zunehmend erschreckt sind darüber, was es in diesem Bereich alles gibt und dass es ein Lachen ist, was auch umschlägt, ne? Mhm. Und was einem dann gewissermaßen auch im Hals stecken bleibt. Ja. Ja. Genau. Kannst du nochmal nach einem Fazit vielleicht fragen? Dann ja, also sind Sie denn bisher auch sozusagen zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade diese Diskussion, die sich unmittelbar an die Filme anschließt oder an die Vorführungen anschließt, auch eine Chance ist, weil man wirklich ganz direkt sehen kann, wie die Menschen auf den Film reagieren. Also ja, das ist richtig. Also für mich als jemand, der einen Film gemacht hat, ist es natürlich wichtig zu sehen, funktioniert das, ne? Und können die Leute da was mit anfangen oder schlafen sie ein? Was mir jetzt in diesen Diskussionen, an denen ich teilgenommen habe, noch nicht so aufgefallen ist. Also ich glaube, man kann diese 85 Minuten schon mit einigem Interesse verfolgen. In jedem Fall, ja. Ja, ich reise nicht durch die Lande, um hier als Volksaufklärer zu wirken. Da sehe ich meine Rolle eigentlich nicht drin, sondern ich will die Leute konfrontieren mit etwas, was ich selbst entdeckt habe. Dieser Vorgängerfilm, den Sie erwähnt haben, Deckname Dennis, ist mal in der Kritik eine ethnografische Reise ins eigene Land genannt worden. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und das würde ich für diesen Film auch wieder in Anspruch nehmen. Dass es wirklich eine fremde, man könnte sagen exotische, absurde Welt unmittelbar in unserer Nachbarschaft öffnet, die normalerweise sich den Blicken entzieht und eine Parallelwelt, eine virtuelle Realität zeigt, die in Köpfen von Leuten existiert und die man normalerweise mit der Kamera gar nicht einfangen kann, ja, wenn Menschen nicht darüber berichten. Weil es wird ja mehrfach in dem Film auch gesagt, das, wovon da gesprochen wird, ist nicht messbar, ist nicht patentierbar, ist nicht nachweisbar. Und trotzdem behandeln die Leute es wie Realität und das ist schon ein Phänomen. Und ein zweites Phänomen ist beispielsweise, es kommt eine Zeitzeugin vor, die sich an etwas erinnert, wo jeder erstmal sagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Auch das ist eigentlich eine heilsame Erfahrung für einen Dokumentarfilmer, dass man merkt, man kann sich nicht unbedingt immer auf das verlassen, was Menschen erinnern oder was Menschen sagen, sondern auch da ist es manchmal nötig, kritisch zu hinterfragen, ob denn das überhaupt sein kann, ja. Und insoweit stürzen auch bei mir als Dokumentarfilmer, der der Meinung ist, dass was vor der Kamera passiert, ist eben die Wirklichkeit mit so einer Arbeit auch Weltbilder. Ne? Und das ist eine produktive Verunsicherung, ohne dass ich glaube, dass jetzt irgendetwas von diesen ganzen merkwürdigen Verschwörungstheorien an mir haften geblieben ist. Das ist schon mal sehr gut. Haben Sie noch einen letzten Satz, den Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben möchten? Irgendwas, was Sie noch loswerden wollen? Da kann ich nur das zitieren, was Dennis in dem Film sagt. In diesem Land gehen Dinge vor, von denen wir keine Ahnung haben. Besser kann man das Interview nicht werden. Vielen Dank, Herr Frittel, für das Interview. Ja, das war das Interview mit Herrn Frittel, was dann noch sehr nett war. Und auch da geht nochmal der Dank an die Inhaber des Cinemas. Wir haben ja dann noch bis... es war schon recht spät. Ja. Ist nicht halb drei oder so dann noch zusammengesessen im Foyer im Kino und konnten noch ein bisschen diskutieren. Mhm. Und das war natürlich auch nochmal hochinteressant und... ja. Also, dass Herr Frickel sich bei dem Pensum, was er im Moment absolvieren muss, derart viel Zeit genommen hat, das fand ich wirklich äußerst nett. Fand ich wirklich klasse und vielen Dank auch nochmal dafür. Genau. So, jetzt haben wir sehr viel über die Mondverschwörung euch erzählt. Wir werden Termine, Links, den Trailer, alles nochmal natürlich bei uns im Forum verlinken und können euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut euch das an. Ein sehr lustiger Film als Fazit vielleicht, aber auch ein Film, der mal so ein bisschen, wenn man das Lachen dann im Hals stecken bleibt, euch vielleicht klar macht, warum Alexa und ich uns hier jeden Sonntag auch hinsetzen und so eine Sendung aufnehmen, weil es einfach sehr, sehr viele Leute gibt, die vielleicht nicht in so extremen Ticken, wie dort im Film gezeigt, aber die doch in diesem Geschwurbel unterwegs sind und ja, das macht Alexa und mir ein bisschen Angst und da versuchen wir natürlich gegenzusteuern. Genau. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal abschließend aufklären, bevor wir dann in die Pause gehen, ob jemand tatsächlich mit seinen Zähnen Radio hören kann. Und das machen wir natürlich dann in der Auflösung. Die Auflösung. es kurz machen. Ich habe für diese Geschichte mal wieder die Nase in eines der Bücher von Rolf Wilhelm Bredlich gesteckt, nämlich Die Spinne in der Juckerpalme. Und dort findet man diese wunderbar und mündlich wirklich sehr weit verbreitete moderne Sage von dem Mann, der mit seinem Zahn, mit der Blombe Radiowellen empfangen konnte. Und diese Sage ist netterweise so weit verbreitet, dass sie es 1974 in ein englisches Lehrbuch geschafft hat, English for Today, unter dem Titel Herbert the Human Radio. Das klingt auch irgendwie nach einem Song oder so, ist irgendwie eine ganz nette Sache. Ist auf jeden Fall hinreichend belegt. Und da finden sich Parallelen in den Niederlanden, in den USA, in Kanada. Eine schwedische Variante gibt es. Also das Ding ist wirklich weit verbreitet. Klassisches Beispiel für eine moderne Sage. Ja. Aber nichtsdestotrotz wunderschön. Genau. Ja, dann kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Wie gesagt, 14 Tage müsst ihr jetzt ohne uns auskommen. Das wird dem einen oder anderen schwerfallen, dem einen oder anderen vielleicht nicht so auch nicht so schwer. Wir hoffen, dass ihr uns in 14 Tagen wieder runterladen werdet und einschalten werdet. Mir bleibt noch, mich für all diejenigen zu bedanken, die uns jetzt schon geflattert haben. Mhm. Da sind wir nach wie vor sehr überrascht, dass das schon ein paar Leute wirklich tun. Und Flatter verbreitet sich ja auch immer mehr und also vielen Dank für eure Unterstützung und ihr seht, also allein so dieser eine Kinobesuch, den wir jetzt für die Sendung gemacht haben, deckt natürlich schon gar nicht die Kosten, die wir hatten, aber da würde dann das Flattergeld immer mal für draufgehen, für solche Dienstreisen, wenn wir sie dann unternehmen. Also immer im Dienste der Sache sind wir natürlich unterwegs. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Hoffentlich ist das Wetter so, dass man es genießen kann. Im Augenblick scheint es ja so zu sein. Genau, und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Und mir bleibt nur zu sagen, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch mal iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2011.